am Scheide von der Asi. USB-Kabel, für die ich persönlich garantieren kann, 10 Pfund. Kopfhörer, für die ich persönlich garantieren kann, 10 Pfund. Ich weiß nicht, wie ich war schon ein Kratzer geworden.